Nur noch eine Woche, dann ist es wieder soweit. Der Forbidden Door Pay-Per-View steht an. Die Card hat sich nun doch enorm gefüllt. Hangman Page verteidigt seinen World Championship gegen MJF. Ein Lights-Out-Steel-Cage-Match hat es auch auf die Card geschafft. Ja, und wir besprechen heute, wie das alles passiert ist. Also viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück. Ich bin der Julian und bei mir ist heute mal wieder die Kata nach langer Zeit. Hallihallo. Urlaub und alles von uns beiden. Ich glaube, wir haben jetzt schon 6 Wochen nicht aufgenommen bisher. Ich schon. Ich habe vor 2 Wochen mal. Ich meine, wir beide. Also wir beide, ja. Also, ja. Oh, keine Ahnung, wie lange das her ist. So lange, dass wir es nicht mehr wissen. Ja, wie geht's dir? Alles okay? Und wie steht's? Wie ging's dir mit Wrestling diese Woche so? Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen über Collision geredet. Das habe ich auch so ein bisschen durchgeskippt, aber Dynamite fand ich ganz gut. Ich bin tatsächlich sehr gehypt für Forbidden Door. Es ist ein bisschen salty vielleicht, weil ich wäre gerne da, aber es passt einfach vom Urlaub her nicht. Wir hätten es erst überlegt, aber das ist völlig wahnsinnig, wenn man Ferien abdecken muss gleichzeitig. Aber ich freue mich, das trotzdem dann zu sehen, weil wird bestimmt geil. Ja, ich bin noch nicht so wirklich, wie soll ich denn sagen, gehypt. Also, ja, es ist halt so eine Card. Die sieht ganz gut aus, es wird auch eine gute Show, aber so richtig was mich da jetzt bewegt, habe ich jetzt nicht, sage ich mal so. Es sind gute Matches dabei, ich freue mich auch auf das eine oder andere Match, aber ja, so manche Sachen, die sind halt einfach da, weil es halt, hey, wir sind in London, da müssen wir die und die Leute auf die Card bringen und ja, da ist der Build-up dann halt nicht so gut, finde ich, oder der Aufbau oder wie auch immer. Also der Weg dahin, das fand ich jetzt bei manchen Sachen so ein bisschen, auch vor allem, weil es jetzt ja, wir sind ja dann doch einige Matches jetzt gerade in der vergangenen Woche dazugekommen, die Thorsten und ich letzte Woche noch nicht bereden konnten. Also da haben wir heute zumindest wieder mal was Neues, was wir besprechen können. Das ist an sich ganz schön für den Podcast, aber ja, also ich fand jetzt, wie gesagt, Dynamite ganz okay, ganz gut. Aber jetzt auch keine Banger-Show, ne, muss ich sagen. Also da fand ich, die besseren Matches waren bei Collision letzte Woche. Hat mir da besser gefallen. Die zwei, ja, stimmt. Aber es waren trotzdem 2 bessere Matches, als die es bei Dynamite gab. Ja, obwohl ich muss sagen, dass 8-Man-Tag, zu dem kommen wir dann noch, war für mich das beste Match der Dynamite-Show. Und mal wieder die Young Bucks da drin. Ist natürlich klar, dass die das beste Match für mich haben, aber hey, an sich, das war so der Lichtblick, was Matches angeht bei der Show. Aber ansonsten fand ich die Dynamite-Show okay, war gute Kost, kann man sich angucken, aber ich glaube, da hat man jetzt nicht wirklich so viel verpasst an Matches, sage ich mal, dass man das jetzt unbedingt angucken müsste. Da war ja das mit Angles und Aufbau schon ein bisschen mehr vertreten. Ja, wollen wir direkt reingehen oder hast du noch was allgemein noch loszuwerden jetzt? Nee, ich stimme so im Groben Ganzen zu. Also ich bin, glaube ich, Forbidden Door hauptsächlich wegen der Location, weil die halt ziemlich cool ist und weil ich glaube, dass sie aufgrund der Location einfach auch noch ein bisschen die Optik hochfahren werden. Und ja, mal schauen. Also ich glaube einfach, dass es cool wird. Ich meine, die meisten AW-Pay-Per-Views werden gut und wir reden über die Angles ja noch, dann kann ich ja noch zugeben, bei welchem Angle ich gerade fangirle. Und lass uns einfach einsteigen. Genau, gehen wir rein. Also Dynamite startete in Dynamite in Cincinnati, Ohio, also der Heimatstadt von John Moxley. Der hatte dann auch bei dieser Show ein Match, aber bevor es zu seinem Match kam, gab es noch eine Promo, ein Promo-Duell zwischen Hangman Adam Page und MJF, ein Face-to-Face, so wurde es angekündigt. Und ja, es war ein nettes Hin und Her, muss man sagen. Jetzt nicht wirklich viel, sag ich mal, Neues, was man von den Charakteren sonst nicht kennen würde. Aber das Wichtigste, und das fand ich sehr cool erzählt, trotzdem in der Promo, vor allem auch von Hangman, er hat MJF dazu gebracht, dass er seinen Vertrag einlöst bei Forbidden Door, also seinen World Championship Match Vertrag, den er bei All In beim letzten Pay-Per-View in der Casino Battle, nicht Battle Royal, Casino Gauntlet, im Casino Gauntlet, gewonnen hatte, dass er den einlöst, den Vertrag, und somit das Titelmatch mit Hangman quasi dann auch irgendwo offiziell macht. Und ja, wie hast du das gesehen? Ich fand es sehr unterhaltsam. Es war eine sehr coole Promo, vor allem weil MJF das auch sehr gut gesellt hat, als er das dann selbst quasi angekündigt hat, dass er seinen Vertrag einlösen und gelöst hat. Ja. Ja, es ist, wobei ich das auch sehr... Es war schon schwammig formuliert. Also im Prinzip, also er will ihn einlösen, nicht, dass er ihn eingelöst hat oder einlösen wird. Also ich fand es noch nicht so... Jetzt geht es bei dir um die technischen, um die Details. Oha. Ja, aber ich, für mich kam es wirklich, also ich habe es erst nicht gepeint, für mich kam es so rüber, als hätte er zugegeben, dass es eben sein Vorhaben ist, genau das zu tun. Dass dann das Match jetzt wirklich dann auf der Karte landet, fand ich irgendwie dann doch fast schon überraschend. Also ich fand das jetzt nicht so eine harte Aussage, ich werde das jetzt tun, hier gib mir Stift und Papier. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich fand den Moment geil, das muss man dazu sagen. Also das, ich fand das wirklich gut gemacht. Ich fand seinen Gesichtsausdruck, ich meine MJF, ne? Fand seinen Gesichtsausdruck super. Ich finde Hangman und MJF haben einfach, ja, passen einfach zusammen. Ja, aber es klang nicht so, als würde er nicht noch rausziehen können, verstehst du? Sich aus dem Match rausziehen können. Ja, das Problem ist halt auch, ich meine, welches andere Match hättest du denn machen sollen? Ja, also, nee, klar. Das ist halt auch so das Ding, anstatt die das einfach, weil für jeden Fan war ja irgendwo logisch, okay, Hangman gewinnt den Titel, MJF gewinnt diesen Vertrag, na gut, beim nächsten Pay-Per-View sollen sie einfach das Match machen. Also so wie ein bisschen... Hey, wie ein Contender, sei ja wie eine Contenders Battle Royal, also Battle Royal, ich sag mal Battle Royal, Gauntlet, ein Contenders Gauntlet Match. Warum? Ich meine, ja, MJF müsste erstmal seine Fehde mit Mark Briscoe so ein bisschen beenden. Oder zumindest das Rubber Match oder Crutch Match, wie es hieß, haben bei Dynamite. Das ist auch okay. Hatte kriegt dann nochmal einen Sieg, zieht nochmal ein bisschen Heat, vor allem durch das Finish. Und dann kannst du jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt Richtung Hangman, weil der ist halt der einzige Challenger gerade, der gerade passt. Der auch bei ist, sage ich mal. Hättest aber und von Anfang an bei dem Contract auch sagen können, hey, du challenge bei dem und dem Paper. Genau, also das hätte ich eher gefeiert. Also da finde ich, ich fand die Promo hier und wie man das alles gemacht hat, die beiden, ne, was der den wie nennt es MJF immer, den Main Character und also mit Hangman Adam Page und sich selbst halt den Antagonisten, also das war schon cool, also die Promo an sich, aber mir gefällt halt da die Story halt nicht so, weil für mich macht das halt keinen Sinn. Warum ist es jetzt so ein, warum wird da eine Story draus gemacht, ob der seinen Vertrag einlöst oder nicht? Also, hä? Das ist irgendwie dumm. Ja, keine Ahnung, fand ich irgendwie nicht so berauschend, aber ja, die Promo war ganz unterhaltsam trotzdem und ich würde es eigentlich schon mal vorwegnehmen. Am Ende der Show gab es dann, also ganz am Ende, es hat quasi einen roten Faden gehabt hier, diese Dynamite-Show. Nach dem Main-Event gab es dann noch in der Tiefgarage einen Engel. Hangman sollte interviewt werden, wurde aber direkt attackiert von MJF, der anscheinend seiner Wut freien Lauf lassen musste und ja, hat ihn dann quasi durch die Tiefgarage geschleudert gegen Autos und ja, damit ist die Show auf Air gegangen. Also das Match, da haben sie noch mal ein bisschen was aufgebaut hier. Das ist jetzt offiziell Hangman Page gegen MJF um den AEW World Title. Ich habe damals, vor 3 Tagen, habe ich gedacht, okay, wird der Main Event, wird dann wahrscheinlich im Real Life dann nicht so sein, wenn dazu werden wir dann gleich kommen. zu dem nächsten Match, was dann aufgebaut wurde, was für Forbidden Door dann noch angekündigt wurde. Also da habe ich schon gedacht, okay, Hangman gegen MJF, Mainland von Forbidden Door, pff, ja, ne? Mhm. Ist gut so als World Title Match, aber ich weiß nicht, ob es jetzt gerade zu Forbidden Door gut passt. Weil es, ja, wahrscheinlich sind die halt mittlerweile ein bisschen weg von dem, das ist so ein Multi-Company-Ding. Also, oder hast du auch so das Gefühl? Es ist einfach mehr, AEW ist das Große und wir müssen es promoten, also nehmen wir größtenteils AEW-Fäden rein. Oder? Also so habe ich das interpretiert, ja. Vielleicht ist es wirklich einfach der Location auch geschuldet? Außerdem, ja, klar. Aber ich meine, ja gut, aber selbst da, ich meine, die haben ja doch jetzt mittlerweile einige dann von New Japan oder so auf der Card, CML kommt noch auf die Card. Ja gut, das überschneidet sich ja auch ein bisschen mit New Japan, ne? Also die konnten halt die Engel auch nicht anständig aufbauen, vielleicht ist es auch dem geschuldet. Auf jeden Fall, klar. Es kommen wahrscheinlich viele Dinge zusammen. Aber dann nenne ich halt diesen Pay-Per-View, dann mache ich halt Forbidden Door nicht im August, dann mache ich halt, was weiß ich, All Out im August. Obwohl der Herr Tony Khan ist halt immer so ein traditioneller Mensch, aber ja. Mache ich halt All Out im August und mache Forbidden Door ein bisschen später. Also das, oder mach Wrestle Dream in London, das kannst du auch machen. Aber gut. Ja, ist anscheinend dies Jahr nicht so, ist auch okay, aber ja, das verhindert halt so ein bisschen den Aufbau hier dieses Pay-Per-Views. Also ich fand es gerade, ja, hat für mich ein bisschen Kreativität gefehlt mit dem Ganzen, aber ey, die Karte sieht trotzdem ganz gut aus, dazu kommen wir gleich noch, vielleicht am Ende, wenn wir dann Dynamite durchgegangen sind, was das denn jetzt so alles geändert hat, nochmal auf einen Blick. Ja, aber an sich, der Angle war okay, auch die Promo, also war solide, aber jetzt nichts, was mich jetzt unfassbar hyped auf die Show, so auf das Match. Ja. Kann ich jetzt nicht mehr zu sagen. Okay, gut. Ja, dann kommen wir doch zu dem Mann, der hier in seiner Heimat wieder zurückgekehrt ist, und zwar Jon Moxley für ein Match gegen Kevin Knight. Und ja, das war auch ein solides Match, ähnlich wie das gegen Mike Bailey. Ich fand es gegen Mike Bailey letzte Woche ein Stückel besser. Einfach weil Mike Bailey, sage ich mal, merkst du halt einfach, dass der ein bisschen mehr Erfahrung hat als Kevin Knight und ein bisschen mehr anpassungsfähig ist gegenüber seinen Gegnern, so will ich das mal formulieren. Das gefällt mir da halt in der Hinsicht eher. Aber Kevin Knight trotzdem, ich habe ja gehofft, dass die vielleicht sogar so ein Mini-Upset machen, weil Darby halt irgendwie eingreift oder so. Das hat Kevin Knight einen großen Sieg bekommen, einfach mal so. Aber John Mox hat halt einfach zu viel verloren ansonsten. Ja, und es war halt seine Heimat, deswegen. Ja, nee, kannst du nicht bringen. Ja, daher werden die Fans, glaube ich, komplett geturnt, weil die waren hier sehr für Jon Moxley, logischerweise, in diesem Match. Das wäre vielleicht für Kevin Knight nicht so schön gewesen am Ende. Aber eigentlich, also ich meine, das Match an sich war ja solide, dementsprechend fand ich, war das jetzt auch nicht dramatisch, dass man wusste, dass Mox gewinnt. Es war ein bisschen spannend, wie er jetzt gewinnt. Dementsprechend, ich fand das wirklich gut. Ich fand's einfach gut. Ich mag Kevin Knight sowieso, du ja auch, ne? Ja, also vor allem mit Mike Bailey, das ist für mich, seitdem die zusammen Team, seitdem ich da vor allem dieses Match gesehen habe gegen die Young Bucks, April, das war für mich, ey, das ist mein neues Lieblings-Tag-Team so gefühlt. Die sind so gut, also ich mag die halt, das ist so ein klassisches Babyface-Tag-Team. Die sind aufregend, die sind jung, die sind frisch, die sind jetzt, sag ich mal, wie soll ich denn das sagen? Die wirken so, ich sag's mal, unschuldig, ne? Also, weil die halt so noch, die haben noch nicht wirklich viel gewonnen oder so, überhaupt in ihrer Wrestling-Karriere. Also klar, Kevin Knight war bei New Japan mal Champ, Mike Bailey war eigentlich schon überall gewesen, hat immer gute Matches, aber so richtig jetzt diesen Erfolg hatten die noch nicht. Das heißt, die haben so dieses Underdog-Gefühl in mir ausgelöst, sage ich mal, wo ich denke, okay, ey, ich will für die sein, ich will die supporten, bis sie dann halt mal jetzt dann vielleicht auch mal Erfolg haben und vielleicht Tag-Team-Titel mal gewinnen. Also die kannst du auch gegen jeden stellen. Das ist so geil. Die haben immer ein gutes Match. Sowohl als Singles als auch als Tag-Team. Das finde ich überragend. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Lieblings-Tag-Team momentan. Und ich hoffe, das wird in Zukunft auch noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Aber hey, so wie es jetzt ist es auch okay. Sind ja zumindest jede Woche im TV. Das finde ich eigentlich mega cool. Also das ist schon, freut mich schon sehr. Ja, ich finde auch. Ja. Ja. Hey, erzähl. Entschuldigung, ich dachte, du wärst fertig. Man muss bei Kevin Knight aber auch sagen, dass er einfach ein sehr guter Tag-Team-Partner ist. Also ich finde ihn auch, die Intergalactic Jet-Setters, die fandest du ja auch so gut, ne? Knight und ach Gott, mein Hirn, Kushida. Schön gleichzeitig gesagt. ja, und ich meine, die sind ja eigentlich auch gar nicht getrennt. Er ist ja auch immer noch bei New Japan gesigned. Er ist irgendwie bei beiden gesigned. Verstehe ja diese ganze Contract-Lage da sowieso ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Ja, aber da hat er auch schon gutes, richtig gutes Team gemacht. Aber ich glaube, er alleine würde er untergehen. Dementsprechend finde ich das richtig cool, dass er mit Mike Bailey zusammen das macht. Und ich hoffe einfach, dass sie wirklich ein bisschen mehr eingesetzt werden. Vielleicht, wenn es dann auch neue Tag Team Champions dann gibt, ja. Mhm. Ja, ich fand vor allem hier das Finish, das war sehr cool. Eine ganz neue Choke-Variante von Moxley. Also so ein bisschen, ich sag mal, wie der klassische Schwitzkasten, wie man so früher schon gesagt hat. Aber halt am Boden und quasi, dass das Moxley mit einem, wie soll ich denn das sagen, bisschen wie nach unten, also auf dem Bauch fast liegt und Kevin Knight nach oben. Das sah ganz, ganz komisch aus, aber halt mega cool. Weil sowas sieht man ja eigentlich nicht, weil der Bulldog-Choke ist ja eher andersrum. Da ist ja Moxley oben und Kevin Knight quasi liegt auf dem Bauch und wird dann nach oben so ein bisschen gezogen am Hals. Und das war so eine andere Variante. Ich fand das sehr cool. Ja, das ist dieser MMA-Move. Ich kann richtig gut in Aussprache. Das, glaube ich. Das. Ja, nach Joe Das. Ach so, okay. Genannt. Ich und na, ist richtig gut. Ich kann das wirklich nicht aber aussprechen, aber ich, ja, keine Ahnung. Der ist mir schon öfter über den Weg gelaufen. Allerdings bei Brazilian Jiu-Jitsu, weil eine Freundin von mir macht das. Egal. Auf jeden Fall, daher kenne ich den und habe den wiedererkannt und habe das auch nochmal nachgeschaut. Und ja, das war der. Fand ich auch cool. Mox kann ein bisschen Veränderung gut vertragen. Ja, an sich schon. Und ich finde halt so ein Move, der wirkt halt, weil Moxie hat ja schon so oft Leute via Submission besiegt, von daher macht es auch, ist es auch irgendwo glaubwürdig und ja, es ist immer was Neues, finde ich gar nicht so schlecht. Noch ein gefährlicher Move, das sieht halt auch gefährlich aus, also, da denkst du wirklich, der schläft ein sofort, also wenn er den da hochzieht, ist schon nicht, finde ich, verkehrt. Mhm. Ja, aber das Wichtigste, sage ich mal so an sich, war ja dann nach dem Match, da gab es dann ja einmal, ja, soll man das sagen am besten? Also Darby Allin ist einfach, es kam heraus, ja, wollte gegen Moxley gehen, also ist dann auch gegangen gegen alle eigentlich von den Death Riders, wenn man so möchte, es gab, dann hat er mit seinem Leichensack hat er erstmal Utah da rein befördert, dann wollte er, ich glaube, so einen Coffin Drop zeigen, dann kam Claudio dazu, dann haben Utah und Claudio Darby da reingesteckt. Und dann kam irgendwie auf einmal Osprey aus der Crowd, feiert hier seinen Return und es gibt den, wie nennt man das, they cleaned house, also die haben alles aufgeräumt da, die Death Riders in die Crowd geschickt und ja, dann wollte Osprey Mikrofon haben und hat angekündigt, es wird bei Forbidden Door ein Lights Out Steel Cage Match geben, womit jetzt wahrscheinlich die Main-Event-Frage dieser Show irgendwo geklärt ist, denn das wird wahrscheinlich dann der Main-Event sein, vor allem wenn Osprey Match ist, als Londoner. Und ja, mit Darby an der Seite gegen die Death Riders, also zumindest hier zu dem Zeitpunkt, Moxley, Claudio, da hat man noch gedacht, okay, Utah, der ist glaube ich am Ende gar nicht drin. aber zumindest hätte man das gedacht und ja, interessant auf jeden Fall. Also hat dich das überrascht? Weil mich, also ich, für mich kam das komplett aus dem Nichts. Ja, vor allem, also das Ding ist, Wills Verabschiedung, nennen wir das? Naja, das klang ja schon so, als würde der jetzt mehrere Monate ausfallen. Das war ja schon irgendwie so ein emotionales Ding. Und jetzt ist er, wie lange war er jetzt weg? Ein paar Wochen? Drei, vier Wochen? Ja, also ich fand es ehrlich gesagt nicht überraschend gut, sondern überraschend, hä? Warum? Naja, ich dachte, du bist kaputt. Ja, na, das ist das eine. Ich dachte halt, okay, Man hat den jetzt dadurch so ein bisschen vielleicht erstmal rausgeschrieben aus dem Angle, aus der Storyline vielleicht sogar auch. Und ja, also jetzt ist er halt wieder drin und weil ich dachte, Darby gegen Mox ist safe für Forbidden Door. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn Ospreay jetzt erstmal kurzzeitig raus ist, vor allem für London, muss der jetzt nicht in diese Fehde rein, macht doch einfach Ospreay gegen Zack um den IWGP-Titel so, ne? Ja, oder sie dachten halt, sie können komplett nicht ohne ihn, aber ich meine, dann hätten sie das auch bei, also ja, All Out, also vor 4 Wochen, ja, du hast recht, vor 4 Wochen gewusst, dann hätten sie sagen können, hey, er macht jetzt mal eine kurze Pause, weil er in seiner Heimatstadt wieder auftauchen möchte. Und dann sagen die, das ist so ein One-Time-Ding und danach nehme ich erstmal eine Auszeit, weil ich ganz kaputt bin. Also man hätte das vielleicht ehrlicher spielen können, weil jetzt, das ist, also ja, die Wrestling-Welt vergisst sehr schnell, aber doch nicht so schnell. Eigentlich, wenn man das bei so einer großen Pay-Per-View dann, nee, also ja, fand ich irgendwie antiklimaktisch irgendwie. Ja, also, ja, naja gut, ich sag mal so, wir können ja jetzt den, die Angles dann später so ein bisschen vorweggreifen, jetzt schon, denn das Match ist ja offiziell und wir wissen jetzt ja auch, wer drin ist. Also später hat Ospreay noch angekündigt in einem Backstage-Interview, dass Hiroshi Tanahashi außerdem auf Teil seines Teams sein wird. Also er war dann zu dem Zeitpunkt Nummer 3 im Team von Ospreay und ja, Tanahashi im Lights Out Steel Cage Match, dass ich das im Jahr 2025 sage. Axel war auch mega überrascht bei einem Backstage-Interview. Der war komplett perplex. Ja, gut, aber andererseits so ein Multi-Man-Match, das halt so ein bisschen über einen größeren Raum gestretched ist für ihn gar nicht schlecht. Also das ist ja gerade für Leute, die nicht mehr so können, nicht schlecht. Der macht dann halt so 2, 3 cool aussehende Moves und ansonsten kann man den ja ein bisschen rumbrawlen lassen, oder? Es ist so ein Match, wo man echt auch Rentner reinstecken kann. Oh, das war gemein. Wow. Ich mag Tana auch. Ich weiß, du bist Fan. Ich mag ihn auch wirklich gerne, aber komm. Ja, ich weiß, es tut halt nur weh zu hören. Du hast ja nicht Unrecht, das ist ja das. Ja, ist das mein Ding ist halt, was mich so ein bisschen auch innerlich so ein bisschen ärgert irgendwo, ist, dass ich ja auch überlegt habe, oder hatte, muss man ja sagen, zu Forbidden Door zu gehen. Weil ich als angekündigt wurde, dass Tanahashi da sein letztes Match in England haben wird. Okay, ist mein Lieblingswrestler, also wäre es ja sinnvoll, da vielleicht dann nochmal hinzufahren, um den zu sehen. Ich muss sagen, jetzt bin ich irgendwo froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ganz ehrlich, in einem Lights Out Steel Cage Match, da hätte ich den ja gefühlt nie gesehen. Ja. Weil es sind so viele Leute im Ring und dann hast du noch einen Käfig drumherum und viele Waffen bestimmt, da wird es eher schwer. Ja, fand ich halt jetzt, also bin ich am Ende froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ich denke wirklich, dass auch, ich glaube, dass sie da irgendwie auch einen Engel haben werden, wo dann Leute außerhalb anfangen und erstmal außerhalb bleiben, oder? Wie glaubst du, ziehen sie das auf? Weil ich glaube einfach nicht, dass sie die ganze Zeit in diesem Steel Cage sind. Ich glaube, die werden die Location auch ein bisschen nutzen. Mhm. Oder? Weil bei keinem anderen Match war das. Ja, stimmt. Ne? Weil, was war das? Der Blood and Guts hat doch diese Regel mit Entrances und so, ne? Und Lights Out Steel Cage. Na gut, die hatten noch keinen so Multi-Man Lights Out Steel Cage, ne? Kann das sein? Oder? Stimmt. Also ich dachte, gab's nicht Hangman gegen Swerve, ne? War da Lights Out Steel Cage. Oh. Ansonsten kann ich mich, glaube ich, an keins erinnern. Also Steel Cage Matches gab's, ich glaube, mit Tag Teams und so schon mal, aber so richtig Multi, also Lights Out heißt ja eigentlich am Ende der Show und die machen gefühlt alles. Die machen die ganze Arena kaputt. Aber es ist halt auch nicht Anarchy in the Arena, es ist nicht Blood and Guts, das ist wieder wahrscheinlich so eine Mischung aus allem. Also, ja, mal sehen, was sie da machen. Es wird ein No-DQ-Cage-Match mit 2 Teams. Also wir haben Ospreay, Tana und Darby auf der einen Seite zusammen mit, was später dann erst in der Match-Grafik angekündigt wurde, Kenny Omega und Kota Ibushi. Also das ist ein wildes Team, also komplettes Fan-Favorite-Team von verschiedenen Companies und Generationen, richtig wild. Hier sind die Death Riders. Komm, ganz ehrlich, auf der Karte sieht sich das richtig cool einfach von den Namen allein her. Ja, auf jeden Fall. Also, so ein bisschen. Das ist halt echt, das ist der Inbegriff eines All-Star-Teams. Ja, und es ist irgendwie auch diese total verrückte Mischung einfach. Also es ist ein bisschen so, als würde mein Sohn mir morgens meine Klamotten zusammenstellen und ich renne dann, keine Ahnung, mit Schottenrock, weiß nicht, Metal-Shirt, obwohl das geht ja bisher noch zusammen, das ist pinken Shirt und weiß ich nicht, Reiterhelm. Gerade eine lustige Kombination von coolen Klamotten ein, aber es ist schon irgendwie, weiß ich nicht, abstrakt. Ja, und das andere Team ist nicht ganz so abstrakt, aber irgendwo schon, weil es die Fehde ist ja eigentlich so, die sind die Death Riders, aber es sind im Endeffekt nur Moxley und Claudio drin. Ja. Und dann noch irgendwie Gabe Kidd, der jetzt anscheinend doch wieder fit ist, nachdem er sich, glaube ich, beim G1 verletzt hatte und deswegen seine Matches aufgeben musste. Ja, und das hat man dann später bei der Show dann, da hat man zumindest noch einen Engel gemacht. Die Young Bucks sind im Match. Da hat Moxley sie nochmal Backstage aufgesucht. Und ja, ich meine, wenn das ist halt wirklich ein All-Star-Match, ne? Das ist ja Wahnsinn. Oh mein Gott. Also, ja, kann man auf jeden Fall machen. So fest ist Wahnsinn, wie man in ein Match so viel Talent reinpacken kann. Und dann ist es aber also ein No-DQ-Match. Na gut, egal. Ja, aber das wird wohl der Main-Event sein von der Show. Also hätte ich es so überrascht, ich hätte es halt nie gedacht, dass das der Main-Event wird von der Show. Ja, aber es macht bei Forbidden Door dann doch ein bisschen mehr Sinn, weil halt eben noch die Japaner mit dabei sind, als MJF gegen Hangman, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also in dem Kontext macht es schon Sinn, aber dadurch, dass das halt jetzt so eine, gefühlt ja 10 Tage vorher erst angekündigt wurde und wo man auch eine Idee hat, was das wird, weil vorher, ich glaube, die wenigsten hatten eine Idee, dass das wird, was das jetzt am Ende geworden ist. Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde es auch komisch, dass es so spät angekündigt wurde, weil das ja nicht mehr so, dass es unbedingt in Anwesenheit der Leute angekündigt wurde, die zu der Zeit jetzt die letzten paar Wochen abwesend gewesen sein wären. Was? Abwesend? Hm. Hey. Ja. So, Gabe Kidd hätte man ruhig ja vorher mal einladen können. Wenn, ja, klar, war verletzt, aber er konnte halt auch nicht wresteln, der aber ist ja nicht auf den Mund gefallen. Definitiv nicht. Immer noch das beste Heel mit Gabe. Hast du es gesehen? Das beste, was? Hey. Hey, meinst Hey EW oder wie? Ja, genau. Ach so, ja, okay, ja, schon, das habe ich, das ist schon länger her, oder? Das war im Februar. Ja, okay, das ist für mich schon wieder mal gefühlt, ja, ja. Okay. Hast du das mit Kota schon gesehen? Nee, habe ich nicht. Kota okay. Ibushi. Ja, okay. Das ist sehr lustig, weil Kota so ein bisschen versucht, bei dem Interview ernst zu sein und damit dann spielt. Das ist schon ein bisschen putzig. Hm. Also wer Kota Ibushi noch nicht so gut kennt und ihn kennenlernen möchte, dann guckt euch dieses Hey an mit ihm. Das war, weiß ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann das war, vor 2-3 Wochen oder so. Also ist ja auf jeden Fall noch nicht so lange her. Okay, na dann werde ich das mal, ich dann denke, mal anschauen. Ja. Würdest du sagen, gehen wir zum nächsten Match? Sally, du hast noch was dazu, loszuwerden zu dem Engel? Nee, stimmt, wir haben ja irgendwie so eine Show zu besprechen. Ja, genau. Ja, wir hatten als nächstes das Trios-Match der Damen und zwar das, man könnte sagen, das neue Stable Triangle of Madness diesmal vertreten hier mit Sky Blue und Tekla. Julia Hart war nur Ringside. Und die haben zusammengeteamt mit Mercedes Moné gegen Alex Windsor, Queen Aminata und Willow Nightingale. Also ganz ehrlich, ich habe so ein, wie nennt man das, Ohrwurm, weil es ist ja eigentlich kein Lied, aber dieses Windsor, ich muss das die ganze Zeit sagen, ne? So wild. Also ich muss sagen, da hat sie echt was Gutes auf die Beine gestellt hier. Das ist so easy. Ist, memorable, deutsches Wort. Wann? Bleibt in Erinnerung? Ja. Ja, so. Irgendwie so. Ja. Also, ja, ich finde das super. Also, ich mag auch ihren Charakter, die ist auch so ein bisschen over the top. Passt halt auch gut zu Toni Storm dann, ein Team. Und dieses Windsor, das Wagen, muss ich immer sagen, wenn ich den Namen sage, ist, ja, gefällt mir. Doch hier den Sieg geholt, tatsächlich an Sky Blue mit dem Sharp Shooter tatsächlich. Und ja, wird ja im TBS Title Match sein. Da ist noch nicht klar, wer da drin ist, ne? Noch von CML und Stardom, oder? Hab ich das jetzt noch? Ist es nicht mitbekommen? Weil das war zumindest noch in der Grafik bei Dynamite. Ist angekündigt, ne? Okay, dann. Also CML, doch, CML ist ja Pizzy von ne. Okay, gut, dann habe ich das noch nicht mitbekommen. Aber Stardom ist noch nicht, deswegen. Okay. Persephone, aha. Naja, ja, gut. Oder Black Widow. Früher. Weiß nicht. Naja. Kennt man, glaube ich, echt nur von CML. Ich wüsste nicht, dass sie großartig woanders gerasselt hat. Bei Ring of Honor war sie kürzlich, habe ich gelesen, habe ich aber auch nicht gesehen. Ja, ich kenne sie eigentlich auch nur, weil sie eine Fehde mit Tessa Blanchard hat, bevor sie diese sich daneben benommen haben. Okay. Ja, also, wie gesagt, da mal sehen, wer da halt jetzt noch dann reinkommt. Ja, Alex Windsor, Queen Aminata und Willow gewinnen das Match. Fand ich jetzt nicht so überragend, war okay. Ich fand es ein bisschen Quatsch, weil, also, normalerweise ist Mercedes Moné schon so Star des Matches dann und in dem Fall war sie es mit Abstand nicht. Okay. Also ich finde, sie ist einfach total untergegangen. Ja, naja gut. Ja, kann ich irgendwo verstehen, aber ich glaube, hier war eher der Sinn, okay, wir lassen Windsor gut aussehen. Ja, aber warum machst du dann den Mercedes Moné da mit rein? Das ja, muss vielleicht nicht sein. Also vielleicht war Julia Hart verletzt oder so. War nicht geklärt. Ja, aber dann hätte sie jemand anders nehmen können. Aber ich finde, das hat Monet tatsächlich ein bisschen geschadet, weil normalerweise ist sie sonst immer so der Star. Wenn sie da ist, scheinen alle anderen ein bisschen weniger. Und in dem Fall war das einfach so, oh, die ist auch dabei. Ah, gut. Habe ich jetzt nicht so krass wahrgenommen, muss ich sagen. Für mich war es halt einfach ein Trios-Match und ja, es ist ja jetzt kein so wichtiges Match, da geht es ja um nichts an sich. Ne? Nein, klar, aber mir ist es irgendwie so mal aufgestoßen. Okay, naja, gut. ja, ich meine, verständlich. Mercedes hat ja eigentlich so gut wie kaum Multi-Man-Matches. Ja, nächste Woche wird es dann ein Tag-Team-Match geben tatsächlich. Das hat man danach aufgebaut, das war ganz nett. Da habe ich mich auch schon gefreut, als sie das schon angeteased haben, die letzten ein, zwei Wochen. Und jetzt kriegen wir es in Glasgow. Und zwar Alex Windsor und Tony Storm gegen Mercedes Moné und Athena. Also ich glaube, da können sie gefühlt eine ganze Tafel vorbereiten, wo sie die ganzen Belts hinlegen können. Von den ganzen Leuten. Das ist wirklich krass. Da hast du 10 Belts rumliegen dann. Kannst du so Ausstellungsvitrinen ja, um den. Das stimmt, so eine Tafel oder so eine Vitrine, können sie echt machen. Weil alles um den Ring, wo jeder Championship kriegt eine eigene Vitrine, das wäre richtig witzig. Ja, ist ein nettes Tag-Match, sind auch die vier, die eigentlich so momentan für mich am interessantesten sind in der Division und ja, unterhalten mich ganz gut. Also, ja, das ist ganz nett. Hat mich an sich gefreut, sage ich mal. Ne? Genau. So, dann, ja. Gab's Cope gegen Stoke. Oh, warum? Adam Copeland gegen Stokely Hathaway. Ja. Ich sag mal so. Für die Fans in der Arena war es vielleicht ganz lustig. Aber vom TV weiß ich jetzt nicht. Also, wie hast du es gesehen? Ich fand es irgendwie, also ich habe so leicht auf meine rechte Pfeiltaste gespielt und ganz leicht immer mal geskippt. Also, das war, finde ich, irgendwie, ja, komm, muss halt nicht sein. Also, bis es dann vorbei war, halt logischerweise. Es war ja nicht so lang. Ging immer so 2-3 Minuten. Ich fand's wirklich gut und unterhaltsam. Okay, krass. Okay, gut. Ich fand nur schade. Okay, ja. Ich fand nur eins schade. Also ich meine, Stokely hätte vorher ein bisschen mehr Angst haben können, oder? Das hätten sie doch ein bisschen auskosten können. Dass er da so versucht noch zu kneifen oder irgendwas. Das fand ich ein bisschen schade. Das Match fand ich ganz lustig. Es sah wirklich aus wie eine Katze, die mit einer Maus spielt. Während die Freunde von der Maus mit kleinen Pommesgabeln daherkommen und versuchen anzugreifen, aber nicht dürfen. Das war irgendwie, ja, ich fand's niedlich. Also mich hat's unterhalten. So. Jetzt ist raus. Wie sagt man so schön bei X dann, unpopular opinion? Ja, na gut, das heißt unpopular opinion. Ich meine, ich habe einfach, vielleicht ist meine Opinion ja nicht so populär, ich weiß es ja nicht. Also für mich interessiert halt diese ganze Adam Copeland-Sache halt nicht so. Ich finde, der Charakter, der hat mich seitdem, der halt vor allem um den World-Title gegangen ist, Anfang des Jahres, also das gesamte Jahr 2025 ist für mich Copeland irgendwie, ja, ist für mich irgendwie weg, so vom Interessenslevel her. Jetzt mit Christian Cage, der danach den Save gemacht hat, nachdem es ja quasi, es gab einen DQ-Finish, weil FIA eingegriffen hat und ja, dann gab es halt einen Beatdown, dann kam Christian Cage mit dem, na, mit dem Spike, ne, hieß er, oder? Wie heißt der, dieses Foreign Object? ja, kam er dann in den Ring und ja, es gab dann die Umarmung. Ich glaube, mein Gott, die Leute gefeiert haben früher, und du warst ja auch einer davon, ne, die Edge und Christian früher sehr gemocht haben, wo 25 Jahren. Hast du mich gerade durch die Blume hinweg alt genannt? Nein, habe ich nicht. Es ist, ich habe da halt keinen Bezug zu. Also ich bin halt genauso alt wie die Tech, wie lange die Tech sind. Das ist sogar, nee, sogar jünger. Bin ja nicht, als sie ihre Hochzeit hatten, da war ich geboren. Das ist ja, ich habe da halt keinen Bezug zu. Von daher, ja, ist das für mich halt so ein Engel, der, ich sag mal, nicht in meiner Generation spielt, sage ich mal. Und deswegen, ja, ist okay, sollen sie ihren letzten Run haben, aber ja, mich interessiert es jetzt nicht so. Ich denke, für dich war das eher noch was. Ich fand die Besonderes. Halt damals mega cool. Es war irgendwie so Real-Life Power Rangers. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es schlecht erklären. Ich fand die einfach mega. Ich habe die super bewundert. Das ist der Hauptgrund, dass ich damals Wrestling gesehen habe. Ja. Ja, na, das, ne, also das ist ja das Ding. Viele, denke ich mal, die auch damals halt schon geschaut haben, die das mit, ja, die vielleicht da halt dadurch auch zum Wrestling gefunden haben oder das, die das dadurch begeistert hat, da kann ich schon verstehen, dass das für die halt ein Riesending ist. Also. Es war so ein bisschen mein Twilight damals. Ja, auch absolut verständlich. Für mich ist es halt nichts, deswegen tut es mir an sich auch an die Zuhörer ein bisschen leid, dass ich da nicht so euphorisch bin bei dem Engel oder bei dieser Reunion, bei dieser Storyline, aber es ist halt nicht mein Cup of Tea. Sie haben es auch nicht perfekt umgesetzt. Also ich fand es jetzt ein bisschen schnell nach dem, was Christian letzte Woche gesagt hat. Sie hätten es gerne noch ein bisschen rauszögern können. Hm. Ich verstehe, dass sie das jetzt quasi ein bisschen Speed reingegeben haben wegen Forbidden Door, wobei mich das Forbidden Door Match tatsächlich auch nicht so reizt. Also das hat, weiß ich nicht, das Pay-Per-View-Qualität des Match, nein. Ja, das Forbidden Door Match, übrigens noch, ist Nick Wayne und Kip Sabian gegen Adam Copeland und Christian Cage in 2025. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, man muss aber eine Sache dazu sagen. Das ist das erste Mal, dass die beiden jetzt wieder sozusagen als Team auftreten. Das ist natürlich alleine schon newsworthy. Und zumindest Nick Wayne ist halt Local Hero. Kip Sabian ist halt dabei, weil er da war und stillgestanden hat. Ich kann es viel besser erklären. Er trägt immerhin keinen Pappkarton mehr. Es wird jetzt auch kein großes Match. Es wird nur cool sein, Chris und Adam wieder zusammenzusehen und das war's. Ja, ich meine, die werden halt einen easy win bekommen, wahrscheinlich, bei der Show. Und ja, dann geht's wahrscheinlich gegen FTA, denn die könnten ja sich die Tag Team Teile zu holen. Die haben ja noch ein Match, ein Turnierfinale gegen Bro Dido. Ein auch sehr cooles neues Team, muss man sagen. Werden sie, denke ich mal, gewinnen und dann die Tag-Team-Teile zu holen. Anders kann ich es nicht vorstellen, wie das hier jetzt weitergehen soll, weil wie willst du sonst jetzt noch so schnell, also es ist der einfachste Weg, um diesen letzten Tag-Team-Run jetzt noch zu machen, mit das Tag-Team-Teile-Run mit Cope und Cage, oder? Also, würde ja Sinn machen. Ja, klar. Also, das ist jetzt irgendwie, das riecht dann schon meilenweit entfernt. Ja, das ist ja auch tatsächlich, der All-Out Pay-Per-View ist in Toronto, Ontario, Canada. Oh, ja. Also, da wird es wahrscheinlich passieren. Ja. Tag Team Title Match und dann werden sie das Ding auch holen. Ja, wird, denke ich, ein netter Moment. Also, ich glaube, da können sich die, wie sagen sie, schon freuen, aber es wird, denke ich, schon ein cooler Moment für die Leute, die eben die beiden auch schon seit, wie gesagt, 25 Jahren verfolgt haben, seitdem sie damals bei WWF waren. Ja, aber ich glaube, keiner erwartet, dass die jetzt einen langen Run haben werden oder jetzt die Highlight-Matches überhaupt. Mhm. Das erwarte ich nicht. Es wird einfach ein cooler Moment sein. Es wird ein, sie werden ein bisschen gefeiert werden und dann ist gut. Ja. Genau, am Ende gab es halt die Umarmung und ja, dann irgendwann wurde dann das Match offiziell gemacht für den Pay-Per-View. Genau. Ja, dann hatten wir wahrscheinlich das beste Match der Show, für mich zumindest. Zwar das Eight-Man Tag, All-Star Eight-Man Tag hieß es sogar bei AEW. Und zwar hatten wir Brody King, Hologram, Tomohiro Ishii und Hiromu Takahashi gegen die Don Callis Family in Form von Josh Alexander und Kyle Fletcher, die zusammen mit den Young Bucks geteamt haben hier. Und ja, ich sag's so, wie es ist. Das Match wäre nur halb so gut gewesen, wären die Young Bucks nicht im Match gewesen. Ja, klar. Das ist unfassbar. Das ist nicht normal. Ich schaue jetzt halt dadurch aufgrund meines Urlaubs halt, ne, ich habe diese Woche gesehen, letzte Woche gesehen, halt nur die, sagen wir, die Podcast-Wochen habe ich jetzt komplett gesehen, den ich Podcast aufgenommen habe, vorm Urlaub und nach dem Urlaub. Die hatten irgendwie 3 Matches oder so in diesen 4, 5 Ausgaben, die ich hier jetzt beim Podcast mit besprochen habe. Die waren immer die besten Matches, immer. Für mich, das ist unfassbar. Wie gut die immer noch, oder wie interessant die immer noch ihre Matches gestalten, obwohl man denkt, okay, nach jetzt fast 10 Jahren, seitdem ich die Young Bucks gucke, muss man doch mal alles gesehen haben, aber nein. Vor allem jetzt ist das Gimmick auch wieder stimmig. Also die sind mir ja wahnsinnig auf den Senkel gegangen für eine Weile, weil es halt als Elite keinen Sinn mehr ergeben hat. Es war irgendwie mit Tony Khan im Mix, war das irgendwie Quatsch. Und jetzt, ich finde, ich finde das einfach so cool. Das ist einfach so bescheuert gut. Das ist irgendwie wieder, weiß nicht, Young Bucks haben sich irgendwie wieder gefunden. Ich bin nicht der größte Young Bucks-Fan auf dem Planeten, aber ich glaube, niemand kann den beiden absprechen, dass sie es wirklich drauf haben. Ja. Oder? Also das, also die Leute, die das tun, finde ich immer, die schauen ihre Matches nicht oder lassen sich auch null drauf ein oder wollen sich nicht drauf einlassen, weil ganz ehrlich, also wenn man diese Matches sieht, das sind ja nicht nur Tag-Matches, es sind ja auch Trios-Matches, Eight-Man-Tags, No-DQ, Cage-Matches, sind ja alle, sind, die sind alle richtig gut. Also, ja, ist, aber ich finde, eine Sache kann man ihnen wirklich vorwerfen und das ist wirklich das Einhalten von Regeln. Wenn man da jetzt so total fest dran ist, kommt, also Regelbrüche und Unstimmigkeiten, Referees sehen wie die größten Vollhorsts aus, das ist schon so eine Young Bucks-Krankheit. Es ist, der Match ist auf jeden Fall schlimmer als bei anderen bei AEW. Ich finde es generell ein Problem bei AEW. Also ja, aber bei Young Bucks ist es einfach nochmal, also ich finde gefühlt häufiger und exzessiver. Ja. Da würde ich, also das wäre, kann man auf jeden Fall kritisieren, finde ich schon. Aber ja, es nimmt halt trotzdem jetzt nicht weg, dass, also die Qualität, ich finde, das sind so Sachen, die, das sind so kleine Dinge, über die würden sich vielleicht Wrestler aufregen, so, weißt du? Aber ich finde, das tut mir jetzt nicht weh, wenn ich das Match gucke. Also, weißt du, was ich meine? Jetzt nicht das, was mich jetzt da so voll weg oder rausbringt aus dem Matchfluss. Manchmal ärgert es mich halt, vor allem, wenn der Ref halt doof aussieht. Wenn jetzt sich nicht an alle Regeln gehalten wird und manchmal ein bisschen unlogisch ist, okay, ich meine, es ist Wrestling. Ja. Manchmal muss man die Logik einfach aus dem Raum schicken. Aber wenn dann der Referee halt dann sehr auffällig da irgendwie was tun muss, dann finde ich das schon, weiß ich nicht, wenn das zu choreografiert aussieht und schlecht choreografiert aussieht, mag ich das auch nicht. Also das ärgert mich dann auch. Aber ich kann darüber auch hinweggucken, wenn sonst der Rest stimmt. Aber ich kann durchaus nachvollziehen, wenn das Leute so richtig auf den Senkel geht. Aber das ist auch wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich so richtig verstehe. Also was ich dann halt immer sagen würde, ist, okay, Die haben natürlich ein paar Kritikpunkte immer wieder. Das ist ja logisch, wenn es gibt keinen, der perfekt ist oder kein Team oder wer auch immer. Aber wenn ich immer, was ich immer als Argument sehe, guckt euch die Crowd an, wenn die Matches haben. Also ob als Faces, ob als Heels, die sind, sage ich mal, die spielen die Rollen irgendwo perfekt, weil die machen das, was sie in ihrer Rolle tun sollen, eigentlich so, also so gut wie kaum ein anderes Team. Und ja, deswegen, wie gesagt, überragendes Match. Hast halt auch hier komplettes Arsenal von Leuten, die so unterschiedlich sind. Du hast in Ishii drin auf der anderen Seite. Ein Hologram, der komplett anders ist. Dann natürlich Hiromu, der auch, ja, einfach, den wrestlen die ja auch nicht alle Tage. Das gibt's das erste Mal seit bestimmt 6 Jahren, dass die den wrestlen. Und ja, dann halt noch Brody King, das ist vielleicht so der Regular, den sie halt gefühlt jede Woche wrestlen, den sie auch letzte Woche schon gewrestelt haben, mit Bandido zusammen. Ja, also überragendes Match. Am Ende gewinnt Hiromu Takahashi tatsächlich. Und ja, wurde dann auch angekündigt, Kyle Fletcher gegen Hiromu Takahashi um den TNT-Title dann bei Forbidden Door. Ja, ich denke, das war ja auch Hiromus Traum schon längere Zeit, dass der mal bei einem amerikanischen Pay-Per-View dabei ist. Weil ich das bei den Backstage-Interviews die letzten Jahre immer mal herausgehört habe. Also für ihn freut es mich an sich, weil ich muss sagen, bei New Japan, ich habe jetzt auch nicht viel gesehen von New Japan, aber da ist er jetzt ja auch nicht mehr so der Main-Character, sage ich mal. Also muss er auch mal was Neues machen. Und dann ist sowas eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, die Fans werden es auch gut finden, dass er da ist. Bei jemand anderes. Ja, außerdem, ich glaube, dass das Match wirklich gut wird. Was er jetzt in Japan reist, gut, weiß nicht, das ist vielleicht der falsche Podcast, um drüber zu reden. Ja, das stimmt. Aber ja, also beim New Japan freue ich mich weniger, ihn zu sehen, als jetzt bei dem Pay-Per-View, sagen wir so. Genau, und ja, wir können gleich mal überleiten vielleicht zu dem Match, was es bei Collision gab, denn da waren ja die beiden Leute hier im Match auch vertreten, und zwar hier rum, Tomohiro Ishii und Kyle Fletcher hatten ein TNT-Title-Match im Opener von der letztwöchigen Collision-Ausgabe. Und das war schon, also als sie das angekündigt haben, war es schon so, okay, ne? Sollte man sich vielleicht schon angucken, ne? Weil es ist ja schon irgendwo ein cooles Match. Ein junger Wrestler, der so viel Heat zieht momentan, der auch relevant ist und gegen jemanden, der eigentlich immer gute Matches hat, das kann ja nur gut werden. Ja, das war es tatsächlich auch. Also mir hat es super gefallen. Na, also man weiß ja, was man bekommt bei Ishii. Von daher ja, war das irgendwo ein sogenannter No-Brainer. Aber ja, guckt es euch auf jeden Fall an. Also wenn ihr was von Collision guckt, dann schaut euch zumindest das Match an. Der Main Event, der war auch noch gut mit Hangman Page und Red Speed gegen LFI, das war auch ein sehr cooler Main-Event und ja, vor allem wegen der Crowd, weil Hangman in seiner Heimat war. Aber ja, das Match, Ishii gegen Fletcher, TNT-Title-Match, kann man sich mal gönnen auf dem Samstag, sage ich mal so. Auf jeden Fall, also es war auf jeden Fall die perfekte erste Titelverteidigung für Kyle. Ich glaube auch, oder ich hoffe, dass er einen längeren Run bekommt. Zum einen, er ist ja schon einer der Stars, den AEW sich quasi, wenn er ist schon, im amerikanischen Markt ist er nicht groß, aber der da groß gemacht werden soll, er hat ja jetzt auch einen längeren Vertrag unterschrieben und ja, ich glaube, der Kanten sollte den TNT-Title jetzt eine längere Zeit halten und dann nach vorne, wenn der Main-Event wieder, der Main-Title wieder ein bisschen weniger prominent belegt ist, dann gerne auch in die Richtung. Ja, also ich sehe jetzt momentan überhaupt keinen, der ihn überhaupt den Titel abnehmen könnte, sollte, weil da ist momentan einfach keiner da, wo ich das sehe, muss ich ehrlich sagen. Ja, vielleicht jemand wie Mark Briscoe oder so, weil Mark Briscoe eigentlich auch so jemand ist, der halt ein perfekter Counterpart ist, ne, so ein bisschen für Kyle Fletcher mit Heel und Babyface und der auch immer gute Matches hat und relevant ist und so. Und auch mal einen großen Sieg eigentlich braucht. Ich glaube, sowas wäre möglich. Aber ansonsten wüsste ich momentan keinen, wenn du das so in den Raum wirfst, wer ihn den Teil abnehmen könnte. Von daher denke ich auch, dass er einen langen Run hat oder haben wird. Davon gehe ich auch aus. Ja, genau. So viel dazu. Ja, also ja, der Young Bucks Entrance, also haben wir es doch gar nicht so. Also ich fand es halt lustig, haben die jetzt zwei Bücher, die Young Bucks? Also sie sind zumindest, die wollen eins rausbringen, ihr zweites, kann das sein? Weil es im ersten Buch auf jeden Fall, das habe ich gelesen, und die das gelesen haben, die wissen vielleicht, was damit gemeint ist, bei ihren Entrances tauchten die Namen Slick Nick und Mr. Instant Replay auf, das waren ihre ersten Indie-Namen, als sie angefangen haben, Backyard Wrestling. Das war ganz cooler Callback für die Leute, die es verstanden haben. Ich finde es aber gut, dass die Announcer nicht so drauf eingegangen sind, also es ging eigentlich. Weil ich habe schon Excalibur so im Ohr gehabt, so gefühlt. Oh ja, das war damals die Backyard Wrestling-Namen, und dann hätte der gefühlt noch einen 5-Minuten-Vortrag gehalten, was dies für eine Bedeutung hat. Das hat er zum Glück nicht gemacht. Aber ich fand es ganz witzig, das wollte ich nochmal erwähnen, dass die da ihre Backyard-Wrestling-Namen genutzt haben. Aber ich glaube, das ist zumindest deren einziges autobiografisches Buch. Sie haben ja noch den Comic. Ja, stimmt, das haben sie noch, aber ich glaube, dass sie jetzt noch irgendwie eins rausbringen, weil das erste Buch hat aufgehört mit der Gründung von AEW. Ja. Ich glaube, da sind sie jetzt noch dabei, das rauszubringen. Ich glaube sogar dieses Jahr und nächstes Jahr. Irgendwie kommt das jetzt raus, auf jeden Fall. Habe ich schon mal was gelesen. Da habe ich noch gar nichts mitbekommen, ist irgendwie mehr vorbei. Also, ich habe eine Review zu dem ersten Teil geschrieben. Ich hatte den ja auch relativ schnell gelesen. Der ist ja schon von... Boah, wann ist das denn rausgekommen? Das ist aber auch schon länger her. Ja, das ist schon ein Stückchen her. Fünf Jahre etwa. Mhm. Genau, Killing the Business. Nee, habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Normalerweise habe ich das irgendwie relativ auf dem Schirm, aber scheint mir irgendwie durch die Lappen gegangen zu sein. Mhm. Na gut, ich wollte es nochmal erwähnen, fand ich ganz witzig. Dann hatten wir noch eine Swerve Strickland Okada Promo. Es war jetzt nichts Spektakuläres, muss ich sagen, aber das ist so eins dieser Matches, auf das freue ich mich eigentlich schon, weil es wurde gefühlt, ich habe das Gefühl, das Match wird so momentan aufgebaut und es hat nichts mit irgendwas anderem zu tun. Es ist einfach in der Show. Aber es ist gefühlt das erste Match, was sie da schon angekündigt hatten und offiziell gemacht hatten, und ich freue mich drauf. Wird ein gutes Match. Fühlt sich auch wie ein großes Match an. Von daher, ist eine nette Ansetzung und auch ein Pay-Per-View-würdiges Match. Hm. Genau, also viel Promo-Inhalt gab es jetzt nicht. Ja. Ich glaube, Okada hat einfach nur mal Bitch gesagt und dann war's das. Und dann gab's ja, irgendwie Brawl. Schon. Also schwer, aber ich finde, man kann man das jetzt schon sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass beide Bock auf das Match haben und dementsprechend glaube ich einfach, dass es gut wird. Ja. Hm. Auf jeden Fall. Und es ist einfach irgendwie eine coole Kombi. Er hat man auch nicht so im Hinterkopf das Match. Oder? Ja, aber ja, ich meine, das ist so ein Match, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das hier kommt bei der Show. Aber es sind halt zwei Main-Eventer, sage ich mal, irgendwo. Und von daher macht das halt schon Sinn. Also warum denn nicht? Das ist eine nette Ansetzung. Face gegen Heel passt also. Sag mal. Konstellation. Ganz kurz. Ich habe gerade Ich habe eine Liste von, was kommt als nächstes an Wrestler-Sachen raus und was ich lesen will. Und war davon abgesehen, dass ich immer noch nicht weiß, ob ich das Buch von Natalia lesen möchte. Meinst du dieses This Book is All Elite, The Inside Story of All Elite Wrestling? Das könnte es sein, das weiß ich nicht. Das ist nicht von den Ducks geschrieben, aber es ist mit All Elite zusammengeschrieben. Okay, das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Entschuldigung, ich musste nur gerade parallel einmal meine Liste öffnen. Das kommt irgendwann im November raus, deswegen. Naja, gut. War jetzt keine spezielle Promo, aber das Match wird, denke ich, ganz nett werden bei Forbidden Door um den AEW Unified Championship. Ist also ein würdiges, könnte sagen, so Under Main Event Match, also so ein bisschen halt wie damals so bei noch zu den New Japan Hochzeiten der Intercontinental Title, so ein bisschen dieser 1B Championship hinter dem AEW World Championship. Ich finde, wenn sie das so etablieren, dann passt das, weil dann hast du jeden Pay-Per-View zwei solche Hochkaräter-Matches. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Ja, vor allem, weil du einfach so viele Hochkaräter mit dabei hast, ne? Genau, du musst halt einfach gegeneinander bucken. Ich meine, ganz ehrlich, Wrestling ist in dem Sinne nicht so kompliziert. Stell einfach deine Babyfaces gegen die Heels und hast ja genug Namen mittlerweile, die da die Leute auch interessieren. Also von daher, warum nicht? Main Event Match war dann irgendwie lustigerweise die Ups gegen LFI, aber es war kein Titelmatch. hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass LFI bei Collision davor verloren hat. Kriegen aber hier trotzdem den Main Event wieder. Und die Ops haben gewonnen. Da war jetzt nicht wirklich was dabei. Irgendwie, ich weiß nicht, was war hier jetzt so der Sinn, dass das der Main Event ist? Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, hä? Also ich habe jetzt kein Engel danach oder so. In Bezug auf Trios-Titles und so. Ich dachte vielleicht irgendeine Ankündigung, dass die, das wäre halt Witz, das wäre ein cooles Ding gewesen, so ein Multi-Man, so Triple, das wär richtig witzig gewesen, ein Triple Threat Trios Match mit einem Team von New Japan, einem Team von CMLL und halt Ops. Das hätte mal Forbidden Door Charakter gehabt. Sowas haben wir noch nie gesehen. Also ich habe noch nie ein Trios Triple Threat Match gesehen. Also zumindest kann ich mich an keins erinnern. Also Trios Tag, ja klar, aber Trios Triple Threat wäre witzig. Das war deine Meinung. Was ich noch sagen wollte, was ich nicht verstehe an diesen Matches, aber warum baut man nicht LFI weiter auf? Also so viele Trios-Leute gibt es jetzt auch nicht. Na gut, das Problem ist, Tony Khan denkt sich wahrscheinlich, okay, gegen wen lässt sich die überhaupt gewinnen? Es sind ja jetzt keine, die werden halt nie, das Ding ist halt bei AEW, das ist so ein Team, das hat halt so ihr Ceiling, ne? Das hat halt so ihre, die können nicht wirklich höher gehen. Die haben so ihr Level, da sind sie immer quasi in dieser Schublade, sind die halt die ganze Zeit. Die kommen nicht runter wirklich, aber halt auch nicht wirklich hoch. Das ist so eine Ebene höher oder zwei, das weiß ich nicht, ob wir das nochmal erleben werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Die sind halt einfach da, um Matches zu haben und zu verlieren. Vielleicht bei Ring of Honor haben sie irgendwie vielleicht dann mal mehr Spotlight. Da könnte man es halt machen. Vor allem Talistico und Beast Mortos, die sollten eigentlich mehr machen bei Ring of Honor. Ja. Weil da können die halt echt schön abgehen. Genau. Das war Dynamite. Ja, Collision, da haben wir jetzt schon ein bisschen sind wir schon drauf eingegangen. Gab jetzt nichts wirklich Spannendes, außer eben diese zwei Matches, Opener und Main Events. Haben wir schon angesprochen. Also, ich muss sagen, eine solide Dynamite-Show hat mich an sich unterhalten, auch war jetzt auch nicht weltbewegendes. Das, was mich halt am meisten überrascht hat, war natürlich die Ankündigung für ein Lights-Out-Steel-Cage-Match. Also damit habe ich null gerechnet. Aber hey, das haben wir dann bei der Karte. Ich kann auch mal die Karte nochmal komplett aufmachen. Sekunde. Forbidden Door. Wo sind wir denn? Hier. Also es ist jetzt eine Riesen-Karte schon mal wieder. Ja, das war aber jetzt abzusehen. Ja, ach ja, stimmt. Wir haben jetzt noch Zack Sabre Jr. gegen Nigel McGuinness um den IWGP World Heavyweight Title. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht, muss ich sagen. Ja, das ist halt, gut, es sind zwei aus England, ne? Mach halt. Aber trotzdem, also. Ja. Ich weiß nicht, warum das ein Title-Match sein muss, weil jeder weiß, dass da Nigel nicht gewinnt, egal ob Title oder Match oder Non-Title. Ich verstehe es, die wollen halt zumindest noch ein New Japan-Title-Match haben, aber hey, dann, das verstehe ich ja nicht, dann bring doch El Phantasmo rein oder so, der ist doch TV-Chip oder nicht. Das würde ja eher passen, oder was weiß ich, na gut, Oleg ist wahrscheinlich nicht als Never-Champ. Ist auch egal. Was haben wir denn noch Neues? Na gut, das Tag Team Title Match ist noch auf der Karte. Da wissen wir noch nicht, wer die Gegner sind. Wahrscheinlich FTA, aber das wird noch herausgefunden nächste Woche. Könnte aber auch Brodido sein. Ja, Mercedes Moné, Alex Windsor, Persephone und eine Frau von Stardom. Ja, genau. Und das ist echt witzig, wir haben nur ein Non-Title-Match, das ist das Tag-Team-Match zum Cobra und Cage und, naja gut, Main-Event halt, Lights-Out-Steel-Cage-Match. Eine krass volle Card. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Matches schon. Mal schon wieder. Der Main Event geht ja auch eine halbe Stunde. Oh, oh Mann. Langer Abend. Ja, wie immer. Ey, all in, ne? Ohne Witz. Ich bin froh, dass ich das live geguckt habe. Hab ich dir mal was ist gesagt. Denn die Uhrzeit eigentlich genau das, für uns? Ja, das wird hier so ähnlich, denke ich mal, sein wie bei All In, oder? Also, wir werden bestimmt hier bei uns relativ entspannt anfangen. Könnte ich mir vorstellen. Das ist am Sonntag. Mm. 24. Ja, das ist jetzt, na gut, wenn es Abend hier um 20 Uhr ist, geht's ja. Aber es ist dann nicht um. Ja, oh Gott, ich verrechne mich gerade schon wieder. Ja, genau, also 19 Uhr ja, nee. Local Time, 20 Uhr bei uns, das könnte ich mir sogar vorstellen. Aber 18 Uhr Pre-Show dann, oder was? Also, ich denke mal, warte mal. Verbindendor 20, 25, Start Time. Doch, 6 p.m. GMT. Okay, gut, dann ist es. Was ist das da? Das ist 7 Uhr bei uns, ne? Ja. Mhm. Ja, 7 Uhr abends, na gut, es wird ähnlich sein dann wie. Hey, all in, wenn man so möchte. Wird bestimmt auch wieder gefühlt bis um 1 und 2 gehen, so gefühlt. das wird eine lange Show. Wenn das Kind nicht ins Bett bringt? Ja, das wird eine lange, lange Show. Ey, das ist eine der wenigsten Chancen für mich, Entschuldigung, meine Katze ist direkt vor dem Mikrofon, eine der wenigen Chancen für mich, Wrestling, also amerikanisches Wrestling live zu sehen. Also. Hm. Das war bei All In halt schon schlimm, ey. Ich habe noch nie so lange Wrestling geschaut. Am Stück. Also hätte ich das nicht live geguckt, ne? Ohne Witz, ich hätte diese Show nicht nachgeguckt. Nur so ein paar Matches vielleicht, aber ich hätte es nicht nachgeguckt. Weil, also 6 Stunden Main Show, nee, sorry. Ich brauche dann halt irre lange dafür, weil. Ja, eben. Also vor allem, wenn man das irgendwann unter der Woche nachguckt, ich meine, wir haben ja alle irgendwo auch ein Arbeits- und Privatleben. Das ist dann einfach ein bisschen schwer, das dann noch. Also das dauert schon mal ein paar Tage. Ach, naja. Mal schauen, ob ich live gucken kann. Je nachdem. Wir werden es sehen. Vielleicht kann ich dann auch die Review machen, weil nur wenn ich live gucke, kann ich die Review wahrscheinlich machen dann. Ansonsten wird das wohl nix. Ja. Freust du dich generell so auf den Pay-Per-View? Ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin jetzt nicht so der... bin nicht so gehypt. Du hast ja gesagt, ja, du freust dich so auf manche Sachen schon, aber bis die jetzt selber noch mal drüber gesprochen haben, bist du gespannt... Immer noch, okay. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es wirklich cool wird. Meine AW Pay-Per-Views sind eigentlich immer cool. Ich finde die Location halt cool. Ich glaube, dass die Fans absolut ausrasten werden. Und das ist halt auch schon mal wieder sehr viel wert. Die meisten Matches finde ich spannend. Es sind ein paar sehr interessante Dinge dabei, wie eben das Lights-Out-Match und also das Steel Cage-Lights-Out-Match. Ich glaube, das wird echt ein cooler... Und ich vielleicht bin ich auch ja doppelt gehypt, weil ich jetzt mal wieder was live sehen kann, als nicht mitten in der Nacht ist. Und auf was ich mich aber freue, das muss man echt sagen, und das wird auch nächste Woche schon bei Dynamite so sein, ist die Crowd. Ja, ich glaube, ja. Die werden richtig abgehen. Stimmt, die sind ja nächste Woche schon in Schottland, Entschuldigung. Genau, ja. Nächste Woche in Glasgow, das wird schon abgehen, vor allem wenn man, die haben ja da das Tag-Team-Match mit FTR und Rodido, dann das Tag Team Match mit Tony und Alex Windsor und ich muss immer wieder sagen, sorry, weil es geht auf die Nerven, aber hey. Bis jetzt musst du jedes Mal gegeln, also noch hast du mich. Gegen Mercedes und Athena. Also an sich freue ich mich da auch schon auf die Crowd, auch über die ganze Woche dann. Freue ich mich auch schon selbst Dynamite zu gucken dann, direkt am hoffentlich Donnerstag. Vielleicht auch dann Freitag erst, aber mal sehen. Und ja, wird, denke ich, eine nette Woche in England für AEW. An die vielleicht sogar hier zuhören und hinfliegen. Wir mögen euch nicht, sagt's nicht. Ja. Nein, alles gut. Okay. Gut, ich hätte jetzt gesagt, gut, schreibt's gerne mal ins Forum oder in die Kommentare oder, ne? Würde uns auch mal interessieren, so wer so von uns den Zuhörern dahin fliegt. Weil das ist ja dann doch, sage ich mal, die kürzeste Strecke, um einen AEW-Event zu sehen. Ja, genau. Also, danke fürs Zuhören, würde ich mal sagen. Wir würden das jetzt beenden. Also, sei denn, du hast noch was loszuwerden, würde ich das Ganze hier beenden. Ja, war mal wieder nett, nach langer Zeit mal wieder mit dir die AEW-Shows zu besprechen oder ja, die AEW-Woche. Ja, ich wünsche auf jeden Fall euch ein schönes Restwochenende, wenn ihr das noch am Wochenende hört. Und ja, einen guten Start in die nächste Woche, in die Go-Home-Woche für Forbidden Door und dann auch ja für den Pay-Per-View. Mal schauen, wie wir das nächste Woche machen dann in Sachen Review von Dynamite oder Preview dann für Forbidden Door. Müssen wir mal sehen. Review wird auf jeden Fall kommen, ist ja klar. Und ja, dann übergebe ich das Schlusswort an dich, Kater. Macht's gut, alle. Und ciao. Ja, genau. Wie Preview Review gemacht hat, müssen wir mal gucken, weil einige von uns gehen da ja tatsächlich hin und können dementsprechend keine Aufnahme machen. Ich leider nicht. Aber wie von den Zuhörern, die hinfahren, ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß. Ich bin hyper neidisch, aber ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, wie gesagt, ich freue mich auch auf den Pay-Per-View und ja, will ich noch was sagen? Nö. Man hört sich demnächst wieder. Ansonsten bleibt mir nur das Übliche zu sagen. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.